Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen, Walter Andreas Schwarz. Teil. Die Botschaft Gottes an seine Schöpfung. Nachforschungen im ganzen Universum haben ergeben, dass niemand wusste, wo der Ort lag, an dem sich die Botschaft Gottes an seine Schöpfung 10 Meter hoch in feurigen Lettern erheben sollte. Und wen immer Arthur Dent glauben machen wollte, eben dort befänden sich lebend und leibhaftig Engel mit goldenen Bärten, grünen Flügeln und Gesundheitssandalen. Der sah ihn groß an und wandte sich dann schweigend zum Gehen. Arthurs ganze Hoffnung, den heiligen Ort der Botschaft zu erfahren, war sein universaler Freund Fort Prefect, den er im Universum zurückgelassen hatte. Dass der, trotz aller Lustvergnügen im Universum höchst unzufriedene Ford seit langem einen Erkundungstrip auf die Erde plante, wusste Arthur nicht. Und Ford fiel in keinem seiner zahllosen Träume ein, dass er auf der Erde sehnlichst erwartet würde. Dabei träumte er fast nur von der Erde. Träumte von seinen Lieblingsplätzen dort, die er früher so gern aufgesucht hatte. So sah er sich in New York um, oder vielmehr sah sich ein unbestimmbares Wesen nach ihm um. Er ging an New Yorks East Side am Fluss entlang, staunend über dessen unbeschreibliche Verunreinigung. Nie gesehene, immer neue Bioformen tauchten auf. Sie schrien und quäkten undeutliches Zeug durcheinander. Nur manche höher entwickelte Exemplare brüllten ihre Forderungen nach Wahlrecht und Wohlstand in die Gegend. Eine dieser undefinierbaren Bio-Unpersönlichkeiten schwamm auf Ford zu, hangelte an Land und kletterte zu ihm heran. Oh. Oh, hi. Hallo. Ich bin ganz neu. Ja. Eben erst der Schöpfung entstehen. Ja, du siehst ja auch noch ganz neu aus. Ah, das wird aber nicht lange dauern bei dem Dreck im Wasser. Wieso? Ich bin völlig angepasst. Meine Formel findest du im Universum auf Xalamafis im Computerzentrum. Was? Ohne Datenschutz? Was für ein Schutz? Hast voll Angst, Kleiner? Erzähl mir mal, wo hier was los ist an Land, meine ich. Oh, hier. Ja, ich kann dir vielleicht ein paar Bars nennen. Bars? Nein. Das geht doch viel direkter. Liebe und Glück und so. Tu doch nicht so, du weißt doch, was ich meine. Ach so, das. Seventh Avenue. Seventh Avenue. Nein. Oh, da findest du bestimmt, was du brauchst. Nein, da bin ich noch viel zu neu und zu schön. Oh. Findest du nicht? Ja, ja. Ich muss einfach schön sein. Für dich bin ich schön. Ah, schön direkt bist du. Na, red nicht drum herum. Bin ich schön? Nein, nicht für mich, nicht für mich. Aber das muss dich nicht betrüben. Die meisten Leute tun so, als seien sie schön. Ah, der Glaube macht selig. Gibt's denn noch mehr von deiner Sorte da in dem Wasser? Das fragst du mich, Kleiner. Ich hab dir doch gesagt, ich bin ganz neu hier. Das Leben ist mir noch völlig fremd. Weiß gar nicht, was das ist. Das Leben ist wie eine Grapefruit. Was? Naja, orange-gelb, säuerlich. Schale innen bitter, in der Mitte feucht und glitschig, hat auch Kerne. Und manche Leute essen die Hälfte schon zum Frühstück. Aha. Ja. Na, wenn die alle so sind wie du, muss ich wohl jemand anderen fragen. Ja. Frag doch mal einen Polizisten. Oh, da kommt einer. An dieser Stelle wachte Fort Prefect auf, verärgert, weil ihm im Traum nicht seine Lieblingsfrau erschienen war, Exzentrika Galumbitz von Erotikon Römisch 6. Und so überlegte er sich missgelaunt, ob er den anstrengenden Flug auf die Erde überhaupt unternehmen sollte oder ob es nicht besser wäre zu warten, bis irgendein blöder Zufall ihn auf diesem trübseligen Planeten Erde verschlagen würde. Doch eben diese Überlegung wurde durchkreuzt von dem verzweifelten Seufzer Arthur Dents, der auf irgendeine telepathische Weise ihn erreichte und bestimmte, die Reise unverzüglich anzutreten. Arthurs zauberhafte Geliebte Fanny hatte seit Stunden zugesehen, wie der arme Geplagte ein Adressbuch nach dem anderen sorgfältig durchsah und enttäuscht beiseite legte. Aua. Auch nichts. Weiter. Hältst du dieses Unternehmen für erfolgreich? Und vielleicht ist es wie mit dem Fliegen. Man muss den Boden verfehlen, will sagen, man muss es dem Zufall überlassen. Und schlafen gehen. Achtung. Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir unsere Sendung Space Rock. Vor wenigen Minuten wurde das international bekannte Großkaufhaus Harrods fast gänzlich zerstört durch die respektlose Landung einer fliegenden Untertasse. Mit ihrer überdimensionalen Größe zerstörte der Flugkörper auch beträchtliche Straßenteile von Knightsbridge. Ein dieser Weltraummaschine entstiegenes menschenähnliches Wesen. Das kann nur Fort Prefect sein! Zu beruhigen. Wir schalten jetzt um zum Ort des Geschehens. Keine Panik! Bitte! Keine Panik! Wir sind auf Erkundungsreise für den Reiseführer per Anhalter ins All! Verhalten Sie sich ruhig! Gehen Sie in Ihre Wohnungen zurück! Unser Aufenthalt wird nicht von allzu langer Dauer sein! Der angerichtete Schaden wird von unseren Bautrupps baldmöglichst wieder behoben! Ende! Das ist Fort Prefect! Wer ist das? Ein guter Freund von mir. Aus dem Universum? Oh, der kennt sich in allen Welten aus. Wir müssen ihn unbedingt erreichen. Komm, wir fahren nach London. Ja. Ach, wir können jetzt keinen Besuch gebrauchen. Verdammt nochmal. Wo ist denn mein Mantel? Ich weiß nicht, Arthur. Da, wo du ihn hingeschmissen hast. Aber wo habe ich ihn denn hingeschmissen? Weiß nicht, unter das Bett. Guck doch mal. Ach, unterm Bett. Ja, ich gehe ja schon. Ich mache jetzt auf. Gut. Guten Tag. Sie wünschen, Sir? Was heißt denn hier, Sir? Wo ist denn der abgehauene Retter des Universums, Arthur Dent? Fort! Arthur Dent, meine Superintendent-Romantik, hat doch gesagt, dass du hier Poltergeist aus der Teufelskiste. Was machst du denn in Harrods Lebensmittelabteilung? Glattes Versehen. Willst du mich nicht erst mal vorstellen? Oh, ja, natürlich. Also, das ist mein Freund Fort Prefect. Ich habe sie eben schon über die Sprechtüte im Radio gehört. Und das ist Fenchurch. Überrascht und zwar angenehm. Gehört Ihnen der U-Bahnhof Fenchurch? Nein, ich wurde da gezeugt. Oh, so genau wissen Sie das. Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Na, jetzt komm erst mal mit. Ich erzähle sie dir, mein Lieber, auf unserer Reise zum Planeten Preleontaro. Oh, wer will denn in diese gottverlassene Gegend? Hier. Dort befindet sich die letzte Botschaft Gottes an seine Schöpfung. Ja. Arthurs alte Masche. Dazu fällt mir die Zahl 42 ein. 42. Weißt du noch, Arthur? Oh ja, ich weiß, aber jetzt ist die ganze Erde wirklich in Gefahr. Die Delfine sind schon verschwunden. Oh, was denn für Delfine, Arthur? Hallo. Ich mache uns jetzt erstmal einen starken Kaffee und dann sehen wir weiter. Komm, setz dich, setz dich. Arthur. Ja. Ich hatte wirklich versucht, dich zu erreichen. Aber das war eine Katastrophe. Na, hast du schon mal von den Plejaden aus nach London telefoniert? Oh, ich kann dir sagen. Eigentlich hätte ich direkt wählen können, aber dieser Geizhals, den das elende Raumschiff gehört, das mich hierher transportiert hat, na, der bestand darauf, dass ich ein R-Gespräch führe. Das war hoffnungslos. Na, dieser Kerl ist auch schuld, dass wir bei Harrods in der Lebensmittelabteilung gelandet sind. Ich habe ihm lang und breit erklärt, wo der Hyde Park ist. Ich wollte die Landung auch selber eingeben. Aber meinst du, dieser Kerl hat mich an den Computer gelassen? Hm? Das ist eine schöne Katastrophe. Oh, soll er doch selber sehen, wie er den Schaden repariert. Hier ist der Kaffee, bitte sehr. Kaffee, danke. Ich habe dich ja erst mit Trillion verwechselt. Trillion? Eine Freundin aus dem All. Oh, sie ist mit Zaphod Beeblebrox irgendwo im Universum. Verstehe. Meinst du denn, dein Raumschiff kann uns dahin bringen? Naja. Na dann nicht zu Seyfeld. Fenchurch meint auf den Planeten Preleontaren. Es ist eine ziemliche Reise. Also, ich werde euch was sagen. Irgendwie kommt er schon an Bord. Das überlasst getrost mir. Gut, gut. Ich muss aber erst noch ein paar Besorgungen in London machen. Ich schlag vor, ihr packt ein paar Sachen und dann kommt er nach Knightsbridge. Da findest du uns doch nicht. Da ist doch jetzt die Hölle los. Ja, also die Polizei hat doch sicher alles abgesperrt. Ja, kommt ihr durch. Ja, da kommt ihr durch. Achtet auf ein Taxi. Damit komme ich angefahren und das Weitere findet sich. Oh, schon spät. Ich muss gehen. Du kannst doch noch bleiben, dann gehen wir zusammen. Ach, nein, nein, bis ich meine Besorgungen gemacht habe, da vergeht mir Zeit. Dein Kaffee. Ja, wir müssen die Nacht zum Abflug benutzen. Ciao, ciao, bis bald. Ciao. Hier spricht die Polizei. Bitte, räumen Sie den Weg zur Absperrung. Wir müssen hier durchfahren. Komm, hinter dem Auto her. Bis an die Absperrung. Ja, Arthur. Jetzt nimm doch mal die Sachen. Die sind so schwer. Bleib dicht hinter mir. Sag mal, Arthur, wie verlässlich ist denn dein Freund? Frag mich, wie flach ist der Ozean oder sowas? Na komm! Komm doch! Komm mal! Hier gibt es eine Sensation. Wir sind eine Forschungsgruppe. Ein wichtiger Durchbruch in der Wissenschaft. Wir sind in Eile. Bitte machen Sie Platz für den Durchbruch. Sir, gehören Sie zur Besatzung dieser, Entschuldigung. Ja, Sir, zum Forschungsteam, jawohl. Gestatten Sie, dass meine Assistenten diese Geräte aus dem Auto an Bord schaffen? Sie haben Geräte gekauft? Nicht gekauft, über Ihr auswärtiges Amt entliehen. Bitte die Papiere. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Streng geheime Forschungssache. Arthur. Sir. Würden Sie bitte die Pakete aus dem Auto nehmen? Ja, Sir. Miss, Sie bitte auch. Selbstverständlich. Ach, zu freundlich. Sir, wir haben mit Ihrer Regierung die Schadensforderungen und alles besprochen, falls Sie gekommen sind, um die schriftliche Bestätigung. Nein, nein, Sir. Das geht über die Staatssicherheit. Ah, nun gut. Sir, dann also bis auf... ja, wir erwarten Ihren Gegenbesuch. Die Nachricht von der gelandeten und bald wieder davongeflogenen Untertasse lief noch tagelang um die Welt, ohne allerdings an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Was aber den Reisenden im Universum völlig gleichgültig war, zumal Arthur Dent und Fenchurch andere Sorgen hatten. Als zunächst noch blinde Passagiere waren sie auf eine kleine, umgebaute Schaltkabine angewiesen und konnten sich nicht unter die Mannschaft wagen. Ford Prefect erwies sich als ein treuer, fürsorglicher Freund und machte ihnen die weite Reise recht angenehm. Seinem Boss hatte er bereits weisgemacht, dass es in der Nähe des Planeten Prelium Tarn einen besonders guten Videoladen gab. Videofilme gehörten zum wesentlichen Lebensinhalt dieses Weltraumschiffbesitzers. Seine Leidenschaft gehörte Science-Fiction-Filmen und harten Krimis. Diese Leidenschaft teilte er mit Ford Prefect. Und dieser Verbundenheit war auch die Landung auf der Erde zu danken. Allerdings war sie es auch, die seit einigen Tagen Arthur und Fenchurch den Schlaf raubte, den sie beide dringend nötig hatten. Dass er sie ausgerechnet bei einem Beobachtungsmonitor finden würde, vor dem Ford Prefect voll begeisterter Teilnahme und inmitten eines Riesenberges von Videokassetten saß, mäßigte seine Wut zunächst, sodass er sich beherrscht und vorsichtig dem Freunde näherte, der ihn aber nicht bemerkte. Ruhe! Ja, stell doch das Ding mal ein bisschen leiser. Wieso? Dann ist doch gerade so spannend. Ah, das ist so laut, dass man kein Auge zumachen kann. Ja, dann setz dich hierher und guck zu. Das ist sehr spannend. Das kann man nicht leise erleben. Das ist Bogey als Rick. Eine fantastische Sache. Ist doch gleich zu Ende. Ich wollte auch mit dir reden. Das können wir ja nachher noch machen. Jetzt nicht. Wenn diese Kassette hier zu Ende ist, dann muss ich sie mir noch einmal ansehen. Casablanca. Das ist ein toller Streifen, sag ich dir. Na, deswegen bin ich ja bloß runter. Auf diese Erde. Was? Na klar. Ich habe alle Videoläden abgeklappert. Das waren die Pakete, die ich aus dem Taxi geholt habe. Ich denke, das waren wichtige Instrumente. Ach, Quatsch. Das habe ich bloß dem Polypen so gesagt. Also, wie ist das bloß möglich? In 12 Minuten. Prelium-Tarn in Was? 12 Minuten. Ist das schon soweit? Ich wollte doch endlich Casablanca... Ach, na, ich setz euch erst mal ab. Ja, kommst du denn nicht mit? Ach, weißt du, sag mir die Botschaft, wenn wir uns mal wiedersehen. Aber du wolltest mich was fragen. Ach, ich wundere mich nur, wie es möglich ist, dass du dir diesen Kram ansiehst, wo du doch die Erde sowieso nicht ausstehen kannst. Ja, die Erde kann ich nicht ausstehen. Diese Videokassetten wohl. Vor allem Casablanca. Weißt du, dass ich diesen Streifen nie zu Ende gesehen habe? Immer habe ich das Ende verpasst. Als ich den ersten Teil das letzte Mal sah, da kamen gerade die Vogonenschiffe. Und als dann das ganze Ding in die Luft flog, da dachte ich schon, ich würde den Film nie mehr zu sehen bekommen. Na, nun kann ich ihn endlich in Ruhe zu Ende sehen. Was ist eigentlich aus dem Ganzen da unten geworden, Ja, was soll geworden sein? Leben! Schon wieder? Ach, immer derselbe Quatsch. Da sehe ich mir lieber eure Filme an. Wer dem Ende der Welt begegnen will, muss sich mit Geduld wappnen, heißt ein alter chinesischer, inzwischen überholter Spruch, denn jeder weiß, dass die verdreckte Umwelt einen diesem Ende näher bringt, als es Gott gefallen könnte. Fenchurch und Arthur hatten inzwischen das Land Sephorboibstri auf dem Planeten Prelium Tarn erreicht und sahen nun vor sich die Quentulus-Quatzka-Berge, auf deren höchstem Gipfel sie in 10 Meter hohen Feuerlettern Gottes letzte Botschaft an seine Schöpfung zu finden hofften, so wie es Pak der Gewaltige verkündet hatte. Der Ort, so hieß es zudem, wurde von der laiestischen Wandraschale von Lob bewacht, was, wie sich herausstellte, ein kleiner Mann mit einem recht komischen Hut war, der ihm die Eintrittskarten verkaufte. Halten Sie sich bitte links! Immer links halten! Ich fahr voraus auf meinem Motorroller! Sie merkten sehr bald, dass sie nicht die ersten Besucher waren. Der Weg war ausgetreten und von zahlreichen Buden eingesäumt. Karamellbonbons aus dem Botschaftsberg. Gebrannt im Feuer der letzten Botschaft. Karamellbonbons aus dem Feuerberg. Moment. Gebrachte Dinger sind zäh. Da kann man die Zähne verlieren. Wissen Sie, wie die Botschaft lautet? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es geht recht steil bergan. Hältst du das durch? Eiscreme, Paradiesapfeleis. Oh, Paradiesapfeleis. Zweimal, bitte. Sagen Sie, kann man nicht solche Motorroller mieten, wie der kleine Mann da fährt? Die Roller? Die sind nicht für die Gläubigen da. Wir sind auch keine Gläubigen, wir sind nur Interessierte. Kehren Sie sofort um! Wenn Sie keine Gläubigen sind, haben Sie mir nichts zu suchen! Was glauben Sie? Sie meint ja nur mehr oder weniger gläubig. Sie wissen doch, das kann man nicht so genau nehmen. Wer ehrlich glaubt, der geht hier zu Fuß. Danke. Oh, viel Zeit. Oh, viel Zeit. Auf ein. Marvin! Bist du das? Ah, du warst schon immer so einer. Ja, super intelligente Fragen. Stimmt's? Was ist denn das? Ein uralter Freund von mir. Freund? Nein. Ist mir nie begegnet. Was ist das? Du hast mir nie davon erzählt. Hast du dem was angetan? Oh, das ist Marvin, der ist immer so. Ah, sieh mal, wir sind gleich oben. Marvin! Marvin! Marvin! Lass mich hier liegen. Nein, Marvin! Wir nehmen dich in die Mitte. Komm! Komm, Marvin! Ich mach's nicht mehr lange. Ihr dürft raten, was an mir noch nicht. Mindestens zweimal ausgewechselt worden ist. Ich sag's euch, alles ist oft ausgewechselt. Halte durch, Marvin, wir sind oben. Halt dich da am Geländer fest. Ein herrlicher Blick. Kannst du die Schrift lesen? Das Feuer flackert sehr. Aber die Schrift ist ganz klar. Wer die nicht lesen kann, der kann nicht lesen. Arthur, komm, halt mich. Ganz fest. Fliegst du sonst davon, wenn ich dich nicht festhalte? Ja. Mir ist, als sollte ich fliegen. Marvin! Marvin! Du musst die Botschaft erfahren! Komm, wir helfen dir! Da ist ein Münzfernrohr! Komm! Lies sie uns vor, Marvin. Wir stützen dich. Wozu? Meine Lichthaltung ist dort total hin. Ich kann nicht mal den Kopf noch halten. Ja, so geht's vielleicht. Also, da steht... Wir entschuldigen uns für die Unbequemlichkeit. Tut mir gut, wenn er sich entschuldigt. Sie waren beide nahe daran, vor Seligkeit zu fliegen. Aber sie wollten Marvin, den treuen Computer, nicht zurücklassen. Zum Glück war neben der Botschaft ein Stand, wo seltsame Männer mit grünen Flügeln Motorroller vermieteten. Und so fuhren sie alle zum Landeplatz zurück, wo sie, man weiß nicht wie lange, warteten, bis sie jemand per Anhalter mitnahm. Und während sie warteten, erzählten sie sich Geschichten. Darunter die folgende. Einer der größten Wohltäter aller Lebewesen war ein Mann, der sich nie auf eine Arbeit, die er gerade verrichtete, konzentrieren konnte. Er war einer der hervorragendsten Genetiker seiner oder irgendeiner Generation, einschließlich der vielen, die er selbst entworfen hatte. Nur, und das war sein Problem, interessierte er sich immer zu sehr für Dinge, für die er sich nicht interessieren sollte. Wenigstens, wie die maßgeblichen Leute ihm immer wieder sagten. Nicht jetzt. Das machte ihn ziemlich reizbar. Als nun seine Welt von schrecklichen Angreifern eines fernen Planeten bedroht wurde, die zwar noch recht weit entfernt waren, schickten ihn die Klugen der Nation in die wohlbewachte Einsamkeit mit dem geheimen Auftrag, dort eine unbesiegbare Superkriegerrasse zu erfinden. Konzentriere dich, war die Mahnung, die sie ihm mit auf den Weg gaben. Er setzte sich dort, wohin sie ihn verbannt hatten, vor ein Fenster, sah auf eine Sommerwiese hinaus und überlegte und wurde immer ein bisschen mehr abgelenkt. Und als die grausamen Feinde schon bedrohlich nahe gekommen waren, hatte er eine neue Rasse von Superfliegen erfunden, die ganz ohne Hilfe durch ein halb geöffnetes Fenster flogen, wenn dieses halb offen stand. Dann drohte die Katastrophe. Die Angreifer landeten mit schrecklichen Absichten. Doch was geschah? Sie kamen zu dem in staatssicherheitlichem Gewahrsam versteckten Genetiker und waren von dessen Erfindung und von den anderen lustigen Experimenten, die er vorführte, so überrascht, dass sie alle Kampflust vergaßen und den Mann, sein Name sei verewigt, er hieß Fersenwald, feierten. Und wie die meisten kriegerischen Völker nur herumtoben, weil sie mit gewissen Problemen bei sich zu Hause nicht fertig werden, waren sie im Angesicht der ihnen unbekannten Ereignisse auf das Friedlichste bereit, Handels- und Kulturabkommen mit jenen zu schließen, die sie von nun an nie mehr als ihre Feinde betrachteten. Fenchurch und Arthur Dent sprachen noch lange über den Sinn dieser Geschichte. Aber der fällt dem Chronisten im Augenblick nicht ein. Vielleicht kommt er wieder drauf. Irgendwann. Bis dahin, adieu. Das war der 29. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Nina Hoger, die glückliche Fanny Fenchurch, Felix von Manteuffel, den überglücklichen Arthur Dent, Ingo Hülsmann, den Galaxis-Wanderer Ford Prefect, Barbara Stoll war die Biomasse Biola. Gernot Duda, der hilfsbereite Polizist, Matthias Ponnier, die informierte Computerstimme, Pitt Klein, der Kleine, der eigentlich die Wampraschale war, Petra Gack, die Karamellbonbon-Verkäuferin, Annette Zielenbach, die Paradiesapfeleis-Verkäuferin. Und Martin Flörchinger, der so lang vermisste, treue Computer Marvin. Roland Seiler sorgte für den hochqualifizierten Ton. Regine Schneider mit schnittsicheren Händen für fehlerfreien Ablauf des Geschehens. Milena Meitz als Aufnahmeleiterin dafür, dass alles nach Plan lief. Frank Duval für die Musik. Regie: Hartmut Kirste.